Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So Leute, 1 Uhr und 21 Sekunden. Da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute Nacht haben wir eine Freithemennacht. Gestern hatten wir ein festes Thema. Die ganze Sendung über heute Freithemennacht. Also ihr könnt euch hier melden zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht, die ist 46 Jahre alt und heißt Elke. Hallo Elke. Hallo Jürgen. Hallo Elke, um was geht's bei dir? Eigentlich wollte ich mich gestern zu dem Thema melden, aber ich bin nicht durchgekommen. Ja. Ich habe so ähnliche Erfahrungen gemacht wie die Also Älteren. Das Thema gestern war brutale Frauen? Genau, brutale Frauen. Ja. Wie die älteren Zuschauer oder Zuhörer, die dir erzählt haben. Ich bin also auch nur mit roher Gewalt groß geworden. Das Besondere bei mir ist vielleicht, dass ich bei Zeugen Jehovas groß geworden bin. Ein Kind von Zeugen Jehovas bin. Ja, denen man das eigentlich so nicht zutraut oder wo eigentlich drüber nicht gesprochen wird. Doch, zutrauen würde ich das schon. Man spricht vielleicht nicht so drüber. Also deine Eltern waren Zeugen Jehovas. Was? Wie viele Kinder waren in der Familie? Es war mein Bruder, der ist 2 Jahre älter wie ich und ganz anders. Also sehr, sehr ruhig, sehr gehorsam, sehr untertänig und lebt also auch in der Zentrale von den Zeugen Jehovas und vom Typ her ganz anders. Ja. Ich war vielleicht aufgeregter. Ja, gab es diese elterliche Gewalt, ich sag schon elterliche Gewalt, von beiden Seiten oder ausschließlich oder eher von der Mutter? Ja, regelmäßiger von der Mutter und ergiebiger vom Vater. Ja, magst du mal ein paar Beispiele erzählen, was die Eltern mit dir als Kind gemacht haben? Also ich kann mich erinnern, ich habe heute überlegt, seit wann ich mich erinnern kann, aber ich kann es gar nicht sagen, weil ich wirklich mit dem groß geworden bin. Liebe Elke, kleine Bitte mal, könnte man das Glockenspiel vielleicht ausstellen im Hintergrund? Das war die 1 Uhr. Also, okay, Glocke. Dann hat sich das jetzt Das war die 1 Uhr Glocke. Okay. Das hat sich erledigt. Ja. Ich kann mich nicht erinnern, wann es angefangen hat. Ich wurde wegen Dingen, wo ich oft gar nicht mal wusste, warum, mit allem geschlagen, was rumlag. Also es waren Kochlöffel, es waren Kleiderbügel. Ich kann mich erinnern, dass mir meine Mutter mit der Gartenschere ins Gesicht gedroschen hat. Mit der Gartenschere? Mit der Gartenschere. Und als wir ausgezogen oder umgezogen sind, war also hinter dem Kleiderschrank ein ganzes Sammelsurium an Holzstecken und an Kochlöffeln, Gürtel, alles, was gerade zur Hand war. War also von meiner Mutter eigentlich alltäglich. Ja. Und von meinem Vater war das dann mehr so die, ja, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, göttliche Züchtigung. Das ging also bis ich... Was heißt das, göttliche Züchtigung? Naja, wenn ich wieder eine Sünde begangen hatte. Zum Beispiel? Welche Sünde hast du als Kind begangen? Ich war ungehorsam. Ungehorsam. Was hat der Vater dann gemacht mit dir? Aber richtig zugeschlagen. Mit der Hand? Richtig deftig, mit der Hand, ja. Also ich kann mich erinnern, ich war damals schon in der Lehre. Ich durfte ja auch nur bei Zeugen Jehovas lernen, weil ich da kurz vor 1975 war und da sollte ja das Ende kommen. Und wir hatten das Telefon damals an der Wand, so ein Wandtelefon. Es rief jemand an und mein Vater legt auf und es war ein Augenblick, wie ich hinter im Gang an den Spiegel sause und sehe nur noch mein eigenes Blut am Spiegel spritzen. Also der Vater hat dich brutal geschlagen, nachdem er telefoniert hatte. Ja, ja. Was war in dem Telefonat gesagt worden? Habe ich dann erst später erfahren. Da hat mich ein anderer Zeuge Jehova hingehängt, weil er mich hat rauchen sehen. Ach, der hat dich angeschwärzt? Mhm, ja. Wie alt warst du da? War ich 15, 16. 15, 16. Und hat der Vater dich mit Vollschmackes mit der... Aber das war ein Blick war das. Also nur diese Spiegelwand und dann... Ja, also hingedonnert. Keine Frage, warum du das gemacht hast, stimmt nicht. Das, sondern nicht, sofort. Im Gegenteil, Nachfrage nochmal eine. Hm. Ja, mein Vater hatte einen Ziegelring an, den hatte ich also des Öfteres an der Lippe, dass ich aufgeplatzte Lippen hatte. Hm. Und, nun, sagtest du gerade, man erwartet das vielleicht nicht so sehr bei den Zeugen Jehovas. Ich erwarte das schon, weil ich einiges weiß über die Zeugen. In der Regel hast du natürlich recht, würde man denken, das sind sehr fromme Menschen, wo die Nächstenliebe an oberster Stelle steht und dass sie natürlich auch ihre Kinder hegen und pflegen. Aber das war nicht so. War das in den anderen Familien auch gang und gäbe? Bestimmt nicht so extrem wie bei mir. Es war so, dass mein Vater ein sehr prominenter Zeuge Jehova ist. Und ich mittlerweile auch der Überzeugung bin, dass er keine Kinder in die Welt gesetzt hat, sondern kleine Zeugen Jehovas. Ja. Und wir waren also immer sehr präsent in der Öffentlichkeit und da mussten wir einfach spuren. Ich erinnere mich, Domian, es war mal so vor 30 Jahren so eine Folklore-Mode modern, wo alle so diese indischen Kettchen und so hatten. Mhm. Und ich war in der Lehre und hatte einen Rock an, was so ein Klimperkettchen dran hat. Mhm. Mein Vater mit mir in den Keller gegangen, ich sage dir, keine Aussicht mehr auf Sonnenschein, so hat er mich gedroschen. Wie hat er dich denn gedroschen und wohin? Mit der Hand ins Gesicht. Ja, ins Gesicht. Ja, aber recht. Da warst du wie alt ungefähr? 16. Auch 16. Ja. Mhm. Mhm. Diese körperliche Züchtigung der Kinder ist ja mit der Ideologie der Zeugen Jehovas vereinbar. Ja. Ich habe das also mitbekommen, ich habe dann meine Tochter selber noch eine Zeit lang mit den Zeugen Jehovas aufgezogen oder bei den Zeugen Jehovas aufgezogen. Und es ist ja üblicher mal so, dass so ein zweijähriges Kind nicht 2 Stunden still da drin rumsitzt. Mhm. Mhm. Ja, und wenn das dann mal anfängt zu quengeln, weil es ihm heiß ist oder weil es Zahnweh hat, dann dreht sich schon die erste Reihe um, dann dreht sich die zweite Reihe um. Und bei der dritten Reihe solltest du dann eigentlich schon mal in den Keller gehen und dein Kind prügeln. Mhm. Selbst wenn es ein kleines Kind ist. Von Anfang an lernt, ruhig zu sitzen. Mhm. Du bist dann in diese Familie der Zeugen Jehovas hineingeboren. Ja. Ja. Mhm. Wie lange bist du in deiner Familie, in dieser Familie geblieben? Ich bin geblieben, nachdem ich mit 17 mein Kind verloren habe und einen Selbstmordversuch gemacht habe. Moment, du bist mit 17 schon schwanger geworden? Ja. Ohne verheiratet zu sein? Ohne verheiratet zu sein. Das war doch wahrscheinlich die größte Todsünde überhaupt. Wussten meine Eltern ja gar nicht. Ach so, ich habe das Kind dann verloren im 5. Monat und dann kam das auf. Und als ich nach 3 Tagen, also nach dem Selbstmordversuch auf der Intensivstation aufgewacht bin, hat mein Vater mich sowieso überhaupt nicht besucht. Im Gegenteil, der hat also über Wochen nicht mit mir gesprochen. Das heißt, du hast 2 Todsünden begangen. Du hattest Sex vor der Ehe und du hast dir versucht, das Leben zu nehmen. Also eine Steigerung gibt es ja kaum mehr. Ja, und noch dazu als prominente Tochter von dem und dem. Das ging. Bist also du dann verstoßen worden oder hast du gesagt, mir reicht es, ich gehe da raus? Ich bin rausgegangen. Ist dir das schwer gefallen? Nein. Ja, schon. Könnte ich mir vorstellen, wenn man sein ganzes Leben da hineingewachsen ist und mit allem vertraut ist. Das Problem ist, dass man ja überhaupt keine sozialen Kontakte hat. Eben, genau, ja. Ich hatte ja niemanden und ich musste auch erst mal lernen, wirklich mühsam lernen, meine Entscheidungen alleine zu treffen. Sag mal, in all den Jahren, so wie du es gerade geschildert hast, so habe ich es verstanden, der Bruder ist nicht so geschlagen worden oder weniger? Nein. Weil der brav war. Der war immer lieb und brav. Aber jedes Kind, selbst wenn es gutwillig ist, macht ja mal irgendetwas, was die Eltern verärgert. Hat er denn dennoch ab und zu auch mal eine getauft? Ja, natürlich hat er auch eine bekommen. Mhm. Also, aber war ich nicht so extrem wie ich. Dann bist du rausgegangen und das ist ein Schritt in ein ganz neues Leben, in eine neue Welt, wenn man sich aus einer Sekte löst. Genau. Und ich bin dann rausgegangen, habe einen katholischen Mann kennengelernt. Mhm. Hab mit ihm ein Kind bekommen und dann geht doch dieser Depp, entschuldige, zu den Zeugen Jehovas. Jetzt war ich wieder in der Klemme. Wie bitte? Ja. Mein Mann, den ich katholisch geheiratet habe, ist zu den Zeugen Jehovas gegangen. Warum? Und war von da an, mein Vater hat ihn immer so ein bisschen betratschelt. Und also gab es da doch noch Kontakt dann zwischen dir und den Eltern? Zwischen mir und den Eltern nicht, sondern zwischen dem Schwiegersohn und den Eltern. Ja, was ist denn das für ein Zustand? Also, ja, die haben mit mir nicht gesprochen, Moment. Mit meinem Mann. Ja, Moment mal. Du hast so eine schlimme Kindheit hinter dir. Ja. Du hast so schlimme Erfahrungen, dann auch sicher deinem vertrauten Ehemann, den du liebst, das hast du dem erzählt. Und der nimmt Kontakt oder duldet den Kontakt zu deinen Eltern? Mhm. Warum? Was ist denn das für ein Ehemann gewesen? Ja, jetzt Gott sei Dank nicht mehr. Wer hat denn den Kontakt aufgenommen? Dein Vater zu dem Ehemann? Ja, zwangsläufig. Ich muss sagen, ich habe sehr immer darum gebuhlt, von meiner Mutter endlich mal geliebt zu werden. Nachdem die ja immer zu mir gesagt hat, ich wünschte, du wärst damals gestorben. Ich war als Baby sehr krank und da habe ich immer gebuhlt. Und ich kann mich erinnern... Ach, das hat, kurz unterbrochen, das hat die fromme Frau auch gesagt. Ich wünschte, du wärst gestorben. Ja, sie hat vor 3 Jahren zu meiner Großmutter gesagt, die hat sie angerufen. Meine Großmutter ist keine Zeugin Jehova. die hat sie angerufen und hat gesagt, du hör mal, die Elke, die ist so krank und meine Mutter hat so eine ähnlich gelagerte Krankheit. Kannst du mir nicht mal sagen, welche Professoren es gibt oder welche Möglichkeiten es gibt? Und darauf sagte meine Mutter zu meiner Oma, das ist mir doch egal, ob die verreckt. Nochmal nur zur Klärung, das musst du gar nicht ganz ausführen, weil ich das nicht nachvollziehen kann. Ja. Der Kontakt zwischen deinem Ehemann und deinem Vater, ist der von deinem Ehemann ausgegangen oder von deinem Vater? Von meinem Ehemann. Aber er wollte sich als Schwiegersohn natürlich auch mal vorstellen. Aber das verstehe ich nicht. Du hast doch mit deinen Eltern gebrochen. Wieso geht denn dein Ehemann dann zu den Menschen, die seiner Frau so viel Leid angetan haben? Verstehe ich nicht. Ja, ich verstehe es auch. Aber da musst du doch damals schon auf 150 gewesen sein. Ja, auf jeden Fall. Du hattest in dieser Zeit keinen Kontakt zu deinen Eltern? Nur sporadisch über dann, dass man mal das Enkelkind herzeigt oder okay. Dass man mal so. Jetzt war ich in der Situation, dass mein Mann also da dabei war und natürlich auch als Sohn des Schwiegersohn des Prominenten auch dementsprechend hofiert wurde. Wo ich hinkam, mit mir hat keiner ein Wort gesprochen und mit ihm haben sie alle gesprochen. Was macht die doofe Elke? Geht wieder da dazu? Mhm. Aber wohlweislich, dass ich gesagt habe, das geht nicht lang gut. Ich war da schon weg. Wie lange warst du denn nochmal dann bei den Zeugen? Dann war ich nochmal 3 Jahre drin. So, heute. Dann, heute bist du 46 Jahre alt. Ja. Leben deine Eltern noch? Ich denke schon. Aber du hast keinen Kontakt zu denen? Nein, gar nicht. Überhaupt nicht? Ich bin jetzt seit 17 Jahren mit meinem zweiten Mann zusammen. Der hoffentlich auch nicht. Der nicht auch wieder zu den Zeugen Jehovas gegangen ist. Nein, der ist sehr lieb, sehr katholisch. Und der ging zu meinen Eltern und wollte sich eigentlich vorstellen, wie man das so macht als ordentlicher Mensch. Und ist dahin und hat gesagt, ich bin der neue Mann ihrer Frau. Dann hat meine Mutter geschrien, hast du was zu reden mit dem Herrn? Aber auch das verstehe ich schon wieder nicht, dass der auch schon wieder dahin gelaufen ist und sich vorstellen wollte, nach all dem, was geschehen ist. Also ich werde wahrscheinlich nicht mehr klug aus der Sache. Ja. Was empfindest du, wenn du heute auf der Straße Zeugen Jehovas siehst, die mit den Wachtürmen, oder wie das heißt, Wachtürmen da stehen? Mitleid. Mitleid, nur Mitleid, kein Zorn? Nein, gar nicht. Gerade erst vor 14 Tagen waren bei mir im Haus 2 junge Zeugen Jehovasinnen und ich habe mit ihnen gesprochen und habe ihnen auch Dinge aus meiner Vergangenheit erzählt und ich bin ja sehr bibelfest. Also, weißt du, Elke, ich glaube noch nicht, dass du gänzlich abgeschlossen hast. Wenn du gänzlich abgeschlossen hast, redest du mit denen überhaupt nicht mehr. Diese Leute, die da drin sind, die tun mir so leid, weil die können gar nicht raus. Ja, verstehe. Die können gar nicht raus. Also jeder, der heute käme zu mir und würde sagen, hilf mir, dass ich diesen psychischen Druck ertrage, dem reiche ich die Hand. Ja. Diese Organisation verurteile ich aufs Schärfste. Ich bin auch in Schulen unterwegs, in Realschulen. Ich halte Vorträge, auf diese psychische Gefahr der Zeugen Jehovas hinzuweisen. Verstehe. Ich hatte hier in dieser Sendung auch schon einige Gespräche mit Leuten, die ausgestiegen sind, die mir auch übelste Dinge erzählt haben. So, ich danke dir, dass du angerufen hast und uns deine Geschichte erzählt hast, die für dich ja natürlich auch eine ganz schlimme Erinnerung ist, wenn du an deine ganze Kindheit und Jugend denkst. Aber jetzt geht es dir gut. Und das, mir geht es sehr gut. Ich bin glücklich. Das ist das Allerwichtigste. Das freut mich. Bei uns wird nicht gehaut. So muss es auch sein. Bei uns. So muss es sein. Liebe Elke. Alles Gute, Jürgen. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Servus. 0800 220 50 24 ist Frank. Und Frank ist mein nächster Anrufer. Hallo Domian. Hallo Frank. Um was geht's bei dir? Komplexes Thema. Und zwar, ich habe die letzten Jahre eigentlich in 2 verschiedenen Welten gelebt, sozusagen. Also einmal in der Stadt, in der ich gewohnt und gearbeitet habe, und einmal in meiner Heimatstadt. Und hatte dort 2 verschiedene Freundeskreise, 2 verschiedene soziale Umfelde und habe den jeweils ein. Also, in der Heimatstadt und in der Stadt, wo du gearbeitet hast? Gewohnt und gearbeitet. 2 verschiedene Leben. In der Stadt, wo ich aufgewachsen bin. Wie weit lagen die Städte auseinander? Circa 150 Kilometer. 150, Hatte dort eben 2 verschiedene Freundeskreise, 2 komplett unterschiedliche soziale Umfelde und habe diese 2 Umfelde komplett angelogen, den Lügengeschichten erzählt und Skizzier mir doch mal die beiden Welten. Fangen wir mal an, die Welt da, wo du gearbeitet hast. Also was hast du gearbeitet? Ich habe eine Ausbildung gemacht im Hotelfach. Ja. Und hatte dort also das soziale Umfeld und die Kollegen haben sich hauptsächlich auf Arbeitskollegen beschränkt eigentlich. Also das war schon ein großer Stamm von 20, 30 Personen ungefähr. habe mit denen dann halt auch meine Freizeit verbracht. So ist das üblich in der Gastronomie. Und was hast du denen so vorgespielt, was also mit dir los ist? Ganz unterschiedliche Geschichten. Das fängt an, also ich habe denen jeweils erzählt, ich habe eine Freundin in der anderen Stadt sozusagen. Also habe denen gesagt, ich habe eine Freundin in der Stadt, der Stadt, wo meine Heimat ist, eine Freundin in der anderen Stadt. Um gegoogelt zu werden, habe denen gesagt, ich bin Mitglied in einer berühmten Rockband, also bin Gitarrist in einer Band, verdiene Geld mit Musik. Das hast du den Arbeitskollegen aus dem Hotel erzählt? Richtig, genau. Was warst du eigentlich in diesem Hotel, ganz genau? Also was für ein Beruf, oder? Ja, was hast du im Hotel gemacht? Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Hotelfachmann. Ja, und hast was dann in dem Hotel? Achso, du hast die Zeit eine Ausbildung gemacht? Genau. Okay, verstehe. Und also habe auch denen erzählt, dass ich Vater werde. Ja. Dass es zu dem Zeitpunkt, wo es dann der vermeintliche Geburtstermin wäre, das Kind dann verloren hätte. Nur um diesen Geschichten dann auszuweichen und alles nur um mich persönlich aufzuwerten. Ja. So, jetzt gehen wir mal in deine Heimatstadt. Mhm. Wie hast du da gelebt? Also habe dort, wie gesagt, meine Freizeit verbracht. Also im Hotelfach hat man nicht sehr viel Freizeit und sehr unregelmäßig Freizeit. Also alle 3 Wochen mal 4-5 Tage. Mhm. Bin dann eben nach Hause gefahren und habe dann dort die Freizeit verbracht mit meinen Freunden, mit meinen früheren Freunden sozusagen. Ja, das ist ja noch nichts Schlimmes. Was hast du denn da, welche Lügen hast du da erzählt? Also denen habe ich erzählt, dass ich dort, wo ich arbeite, eine Freundin habe, dass ich Papa werde, Dass du was? Dass meine Freundin schwanger ist, meine vermeintliche Freundin. Ja. Und diese Geschichten. Also die Hauptlüge war, dass du bei der Arbeit erzählt hast, ich habe eine Freundin zu Hause, und zu Hause hast du erzählt, ich habe eine Freundin in der Stadt, wo ich arbeite. Also das war einer der, richtig. Kann man sagen, dass das die Hauptlüge war? Oder gab es noch zwei wichtige Zusatzlügen? Eben, dass diese Freundin dann auch schwanger wäre. Also dass sie auch schwanger ist. Ganz schlicht erstmal gefragt, warum? Warum das Theater? Also ich denke, ich habe natürlich mir auch in letzter Zeit viele Gedanken drüber gemacht, einfach nur, weil ich denke, dass mein Selbstwertgefühl dermaßen im Eimer ist. Und dass es mir schwerfällt, irgendwie über mich preiszugeben, was negativ über mich wäre, zum Beispiel eben, dass ich keine Freundin habe. Und das dann eben preiszugeben und so dann halt was Falsches zu erzählen, nur um mich aufzuwerten. Ich bin ein bisschen erstaunt darüber, weil das ist ja nun keine Schande, keine Freundin zu haben. Und wenn du dich aufwerten hättest, würdest wollen, dann hättest du ja noch dicker auftragen können. Ja, eben, also das war ja dann zum Beispiel mit dem, was ich gesagt habe, dass ich Gitarre spiele in einer Band. Band. Genau, richtig. Ja. Geld verdiene mit Musik und Und das ging 2 Jahre so? Das ging noch länger so, soweit ich mich eigentlich zurückerinnern kann, habe mich da immer mehr reingesteigert und habe dann selber ab und zu ein schlechtes Gewissen bekommen, bin nicht mehr rausgekommen, habe dann weiter fantasiert und Du hast gesagt, du hast denen ja vorgespielt oder den Leuten da in der Stadt, wo du gearbeitet hast, hast du gesagt, du hast in der Band gespielt, in der bekannten Band. Mhm. Da fragt doch jeder nach, was ist denn das für eine Band? Mhm. Also, ich habe gesagt, ich spiele in der Band vom Max Mutzke. Vom Mats Mutzke? Genau. Das kam nicht von ungefähr. Ich kenne den Max. Da ist ein Nachbardorf von mir aufgewachsen und dann ist das irgendwie mal ein Hirngespinst von mir gewesen. Aber das war ja wahrscheinlich eine Zeit, wo Max Mutzke sehr, sehr populär war und wo der auch auf Tour war. Da hätte es doch sehr schnell auffliegen können, wenn die dich dann nicht auf der Bühne gesehen hätten. Ich habe da relativ originelle Ausreden erfunden dann immer. Also eben, dass Max Mutzke ist ein Einzelkünstler, dass der mit seinen Musikern variiert und dass ich einfach Termine abgesagt habe und Ach so, das ist dann aber schon ein richtiges, kompliziertes Lügengebilde, was du aufgebaut hast. So, wie ist es heute? Ja, eben bis vor eben circa 4 Wochen 2 Personen aus diesen 2 Welten aufeinander getroffen sind. Ach du lieber. Ja, und Welche Personen waren das? Das waren die jeweils zwei Freundinnen, die nicht meine Freundinnen waren, aus den jeweils zwei verschiedenen Umfelden. Also ich habe in der Stadt, in der ich gewohnt und gearbeitet habe, mit einer Person zusammen aus meinem Heimatort zusammen gewohnt. Ja. Und plötzlich stand jemand, die in meiner Heimatstadt angeblich die Freundin war, vor der Tür. Die zwei haben sich getroffen. Wäre das ein Zufall? Also, nee, eigentlich nicht. Also eigentlich wusste ich, dass es zu diesem Zusammentreffen kommt. Wie kam das denn dazu, zu diesem Zusammentreffen? Eine Freundin, also kam zurück aus dem Urlaub, hat gefragt, ob sie bei mir übernachten kann. Ich habe gesagt, ja, alles klar, komm vorbei. Und natürlich wusste ich, dass die andere Freundin zu Hause war und dass sie ihr die Tür öffnen wird und stand dann halt mit Koffern vor der Tür. Und da war dir klar, dass das alles auffliegen könnte? Im Prinzip schon, ja. Und du konntest das nicht verhindern? Nee, gar nicht. Wolltest du das vielleicht auch gar nicht verhindern? Ich glaube unbewusst nicht. Also als ich dann diesen gleichen Abend noch konfrontiert wurde von der einen Person und ja, alles auf den Tisch kam, war ich im Endeffekt, glaube ich, nicht erleichtert. Das jetzt alles. Aber wie irre, wie verrückt irgendwie, ja. So sich das Leben so schwer zu machen. Und sich selbst unter so einen Stress zu setzen, was ja nun wirklich nicht schön ist. Und man steht ja hinterher ziemlich doof da, wenn das dann rauskommt. Wie waren denn die Reaktionen so der jeweiligen Leute? Perfekt. Also ich muss sagen, wunderbare Freunde. Die haben alle gesagt, dass sie zu mir stehen, dass ich über dieses Problem mit den Personen reden soll, die es betrifft. Dass sie nach wie vor meine Freunde sind, dass sie mich sehr schätzen. Ja. Das ist aber sehr nett reagiert. Hätte auch anders sein können, ne? Wunderbare Freunde, dass die gesagt haben, Mensch, was verarschst du uns hier so lange über Jahre? Wir glauben dir den ganzen Kram und musst du sehr wertschätzen, dass du die Leute hast. Ja. Nochmal die Freundin ist das größte Problem, ne? Ja. Du hast noch nie eine Freundin gehabt? Doch, also die eine, wo ich behauptet habe, das sei meine Freundin, war auch mal meine Freundin. Und hatte davor auch meine Freundin, also ja. Ja, also ist das doch gar nicht so ein großes, ich verstehe nicht, warum das so ein großes Thema bei dir ist. Ja, ich denke, das ist Zeichen mit meinem Selbstwertgefühl zusammen, das auch damals mit einer einen Freundin vor 2 Jahren ziemlich verletzt worden ist. Und, ja. Was hast du jetzt aus der Geschichte gelernt? Dass ich, also seit es rausgekommen ist, habe ich nichts mehr groß erzählt, nichts mehr groß rumgelegt, kann aber halt mit manchen Personen nicht mehr drüber reden oder es fällt mir schwer, denen in die Augen zu schauen. Und ja. Ja, also du musst mit den Personen, die dir wichtig sind, dann musst du nochmal das Gespräch suchen und dich entschuldigen und versuchen zu erklären. Aber genau das ist halt das, was mir schwerfällt. Also im Endeffekt ist es ja das, das Problem, was ich habe, fällt mir schwer. Okay, da musst du da mal durch, Frank. Da musst du da mal durch. Darzustellen. Ja, okay, aber das ist nun mal so jetzt. Da musst du da durch. Ja. Ich meine, letztendlich wolltest du ja auch, dass es auffliegt. Und so eine Krise kann einen ja auch stärken. Das ist jetzt wirklich eine völlig bekloppte Geschichte irgendwie. Aber sie kann ja auch was Gutes haben für dich. Nämlich, dass du daraus den Schluss ziehst, dass du so etwas nicht machst mehr, dass du ehrlich bist. Und wenn die Probleme mit dem Selbstwertgefühl so groß sind, dass du das alleine nicht schaffst, wobei das solltest du erstmal schön versuchen, finde ich, kannst du dir immer noch professionelle Hilfe suchen. Um das Selbstwertgefühl aufzubauen, finde ich das gar kein schlechtes Training, indem du zu den Leuten gehst, die dir wichtig sind und mit denen Tacheles sprichst und dich entschuldigst. Das ist ein erster Schritt zu mehr Selbstbewusstsein. Aber es kann ja auch sein, dass die ganze Geschichte noch viel kompliziertere Ursachen hat, was ich fast vermute. Sonst macht man so ein Konstrukt nicht. Denke ich auch, ja. Also das hat garantiert mit dem zusammen, also mit der einen Freundin von früher, wo ich wirklich sehr, sehr verletzt worden bin. Ja, Frank, aber ganz viele Leute sind verletzt worden und machen nicht so Sachen. Vielleicht hat es wirklich einen komplexeren Ursprung, das Ganze. Deshalb würde ich gerne, dass du noch ein paar Worte mit meinem Psychologen sprichst. Mhm. Einverstanden? Ja. Peter ist heute Nacht hier. Dann legst du auf und der Peter ruft dich gleich an. Alles klar. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Und herzlich willkommen, sage ich, zu Iris. Und Iris ist 32 Jahre alt. Hallo Iris. Domian. Hallo Iris, was ist dein Thema? Mein Thema ist ein bisschen kurios. Ich habe einen Ex-Freund. Seit 2 Wochen sind wir getrennt und er hat einen speziellen Fetisch. Mhm. Wie lange wart ihr zusammen? 2 Jahre. Ja. Es ist auch die absolute Liebe meines Lebens gewesen, wird sie wahrscheinlich, also fühlt sich so an, dass es auch so bleiben wird. Er hat einen Fetisch. Ja, er hat einen sehr, sehr seltsamen Fetisch und es ist für mich besser, dass es vorbei ist. Erzähl, was ist es für ein Fetisch? Er pumpt sich durch den Darm den Bauch auf mit Luft. Er pumpt sich den Darm auf mit Luft? Mit Luft. Er hat da verschiedene Praktiken entwickelt im Laufe der Jahre. Er hat das wohl irgendwann mal in seinem Leben aus Zufall entdeckt. Aber da muss man doch erstmal den Darm entleert haben. Ja, schätze ich mal, das weiß ich, also Näheres weiß ich da nicht. Ich weiß, dass es nicht so häufig vorkam in unserem Sexualleben gemeinsam. Ich weiß aber, dass es ein sehr wichtiger Fetisch für ihn ist. Also wie pumpt er denn den Darm mit Luft auf? Das ist verbunden mit einem Aquariumschlauch oder einem Schlauch, den er einführt. Ach. Und einer Pumpe, die er von einem Dildo runtergenommen hat. Und früher mit einer Aquariumpumpe, die automatisch gepumpt hat. Das ist ja es geht krass. Dabei wirklich darum, dass die Bauchdecke sich wölbt und der Darm gefüllt wird mit Luft. Und dann? Entsteht anscheinend ein wahnsinniges Lustgefühl. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Für mich war es nur, ich habe diesen Menschen geliebt und er hat Lust empfunden und die wollte ich ihm gerne geben. Du warst bei einer solchen Aktion oder bei einigen solcher Aktionen dabei? Einiger solcher Aktionen dabei, ja. Dann lag dein geliebter Typ neben dir mit einem aufgepumpten Bauch. Genau. Nackt. Genau. Mit dem Schlauch im Po. Genau. Und wie lange hat er die Luft dann in dem Bauch, in dem Darm gelassen? Vom Prinzip her habe ich nicht mitbekommen, wie sie rausgekommen ist. Ach, so lange? So lange, ja. Und die geht ja nicht von alleine raus? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass er danach den Darm auf jeden Fall entleeren musste, dass er auf Toilette musste. Das weiß ich. Das heißt, es kann sein, dass ihr da eine halbe Stunde oder noch länger zusammengelegen habt und er hatte einen aufgepumpten Bauch? Ja. Was wurde denn dann währenddessen getan? Habt ihr dann Sex gehabt? Danach hatten wir Sex, ja. Nee, nicht danach, währenddessen? Auch währenddessen, ja, hatten wir auch währenddessen. Sex. Währenddessen hatten wir auch Sex. Ja, und danach, du sagst, du warst nicht dabei, als die Luft rausging. Aber offensichtlich doch, wenn ihr dann Sex hattet danach. Die Luft ist nicht entwichen. Also ich habe es nicht wirklich mitbekommen in irgendeiner Form, in dieser krassen Form. Also ihr hattet Geschlechtsverkehr, während er den aufgeblasenen Bauch hatte? Genau. Das ist ja heftig. Und was ich richtig krass finde, also mir tut das jetzt gut, diese Trennung zu haben. Es ist sehr schlimm gleichzeitig, aber ich habe heute versucht, eben mehr zu verstehen über sehr viele Dinge und bin ins Internet gegangen und habe seine Geschichte eingegeben und habe daraufhin sehr, sehr viele Menschen gefunden, die diese Sexpraktik haben. Habe ich noch nie gehört. Ich finde es total krass, sehr heftig und vor allem, ich habe Videos gefunden, die er in unserer gemeinsamen Wohnung gemacht hat. Ich verstehe ganz viele Dinge irgendwie, wo er stundenlang nicht aus dem Zimmer kam. Also er hat Videos von sich oder mit anderen Leuten zusammen? Von sich alleine, wie er sich den Bauch aufpumpt. Und man sieht wirklich nur, wie der Bauch praller wird. Ich wollte gerade fragen, wie prall ist der Bauch? Wie ein Bauch einer Schwangeren? Ja. Und dann hattest du Bock, mit dem zu schlafen? Ich habe ihn geliebt und ich liebe ihn. Wie kann man dann überhaupt Geschlechtsverkehr haben? Da hätte ich Angst, mich draufzulegen oder? Hatte ich am Anfang, aber das ist sehr erstaunlich, wie unempfindlich. Und für ihn ist das Lustgefühl, diese Luft im Bauch zu haben oder die Luft reinzupumpen? Die Luft reinzupumpen, die Luft im Bauch zu haben und vor allem habe ich herausgefunden, es lag hier immer ein Maßband. Ich habe mich immer gefragt, was er damit macht. Und habe dann eben auch später rausgefunden, dass er stundenlang masturbiert und vor dem Computer sitzt und eben diesen Fetisch vermutlich auslebt und habe heute eben verstanden, wozu dieses Maßband ist, weil diese Fetisch-Community sich gerne den Bauch misst. Ach so, also, wie viel Umfang man hat? Ja. Das ist ja unglaublich. Das ist für mich total kurios. Wie gesagt, ich habe das gemacht, weil ich ihn geliebt habe. Bekam er, während der Bauch so aufgepumpt war, eine normale Erektion? Ja. Ja. Absolut. Mhm. Du warst ja immerhin 2 Jahre mit ihm zusammen. Ja. Habt ihr nie eingehend mal über diesen Fetisch, seine Beweggründe und alle Hintergrundfragen geklärt? Ich habe in den 2 Jahren sehr viel rausgefunden in Gesprächen mit ihm und habe vor allem herausgefunden, dass er eine extreme Form von Sexualität zu sich selber hat, weil er mit 15 ein sexuelles Erlebnis hatte mit einem 40-jährigen Mann und dieses sehr lange fortgesetzt hat und immer verdrängt hat, dass er da eigentlich missbraucht wurde. Und parallel dazu hat er eben diesen Fetisch entwickelt, weil er wohl im Schwimmbad entdeckt hat, irgendwie aus Versehen, wie Luft in den Darm gepumpt wurde durch eine Wasserpumpe oder irgendwas. Ja. Aber diese Details, wonach ich gerade fragte, zum ja. Beispiel hat er vorher einen Einlauf gemacht, das weißt du gar nicht. Das weiß ich nicht. Komisch, das hätte ich sofort also gefragt. Also ich glaube nicht und ich glaube auch nicht, dass es notwendig war. Es sind nur Dinge, die ich so intim nicht wissen wollte, weil das dann wieder etwas gewesen wäre, was mich abgestoßen hätte. Ich stelle mir auch gerade vor, eine menschlich, allzu menschliche Vorstellung, wenn diese viele, viele Luft wieder rauskommt, muss das doch wie die Pest gestunken haben. Eigentlich ja, aber ich habe es meines Wissens nie wahrgenommen, also nie mitbekommen. Ich weiß nicht wieso und warum. Habt ihr auch, ich sage jetzt mal, normalen Sex miteinander gehabt? Das schon. Ja. Und wie oft kam das so vor, dass er dich mit eingebunden hat in diesen Extremsex? Also wir hatten als solches relativ selten Sex, weil er, wie gesagt, ein sehr komisches Verhältnis zur Sexualität hatte, eher seine eigene sehr extremst ausgelebt hat. Aber diese Form war, wenn wir viermal im Monat miteinander geschlafen haben, einmal da. Ja. Du hast ja schon zweimal gesagt, er hatte eine extreme Form der Sexualität mit sich selbst. Ja. Verbirgt sich hinter dieser Formulierung noch andere? Verbergen sich da noch andere Sachen, als das gerade gehörte schon? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass er seit 10 Jahren eben extrem masturbiert. Und was heißt extrem masturbieren? Extrem masturbieren heißt, dass ich nach einem Jahr rausgefunden habe, dass er nicht nur seine Ruhe haben möchte, wenn er sich in sein Zimmer einschließt, sondern dass es wirklich darum ging, 8, 9, 10 Stunden. 8, 9, 10 Stunden ja. zu masturbieren? Also Sexsucht mit sich selber sozusagen. Wie alt ist er? Er ist jetzt 26. Du hast dich von ihm getrennt. Wir haben uns getrennt. Eigentlich hat er sich getrennt. War der Grund, dass ihr sexuell letztendlich nicht zueinander finden könnt? Ich glaube, der Grund ist, dass wir uns gegenseitig zerstört haben und sehr, sehr geliebt haben, wahrscheinlich noch lieben. Und ich mit seiner Sexualität nicht klarkam. Je mehr ich kapiert habe, was er da tut oder dass er irgendwie masturbiert und mich nicht einbezieht, ich nicht verstanden habe, warum, desto mehr bin ich abgedreht und habe versucht, ihn aus diesem Zimmer zu bekommen. Und das endete daran, dass ich mich quer durch die Wohnung verprügelt habe, um ihn rauszuholen. Also ich mich selber geschlagen habe. Du hast dich selbst verprügelt, um ihn rauszuholen? Ja. Verstehe ich nicht. Ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht. Wie macht man das? Du hast wie mit deinen Händen oder mit meinen Fäusten auf den Kopf geschlagen. In der Hoffnung, ihn so rauszulocken? Ja, also ich habe ihn auch so rausbekommen und er hat mich dann festgehalten und versucht zu beruhigen. Aber im Endeffekt hätte man sich trennen müssen oder reden müssen oder irgendwas. Das ist ja mindestens genauso krass, wie du seinen Fetisch beschreibst. Ja. Also es ist für uns das Beste, dass wir uns trennen. Das glaube ich auch. Ja. Das ist ganz, ganz schrecklich. Hat er denn für sich, sieht er seine Sexualität für sich als normal an oder problematisiert er das? Er versucht alles prinzipiell zu verdrängen. Ich bin der analysierende Mensch. Ich versuche immer alles zu verstehen und nachzuvollziehen. Und wir hatten jetzt bei der Trennung und auch nachträglich nochmal vor ein paar Tagen sehr lange Gespräche darüber, dass ich ihm versucht habe zu erklären, dass es mich sehr gedemütigt hat, mich sehr verzweifelt gemacht hat und dass das schon eine Form von Sucht ist, die er da auslebt, die er keinem Menschen antun darf, mit dem er zusammen ist. Und er sieht das auch mittlerweile, glaube ich, ein, aber er klang selber so, dass er hat sich auch in eine neue Partnerschaft geflüchtet. Schon, jetzt nach 2 Wochen? Schon vor 3 Wochen anscheinend. Zu einem Mann oder zu einer Frau? Zu einer Frau. Ich wollte das gerade auch sagen, du sagst, du liebst ihn so sehr. Ja. Wenn ich mich in dich hineinversetze und ich stelle mir vor, ich liebe einen Menschen sehr, dieser Mensch aber eine so extreme Sexualität hat, würde mich das so befremden, dass in der Tat auch das Gefühl der Liebe, vielleicht nicht zerstört würde, aber sehr relativiert würde. Es ist für mich ganz, ganz erstaunlich. Also es ist wirklich schrecklich für mich zu begreifen, dass ich mit diesem Menschen nicht glücklich werden kann. Wir versuchen, befreundet zu sein, uns gegenseitig jetzt zu stützen. Und vielleicht wäre es besser, erstmal auf ganz Abstand zu gehen. Ich hab fast das Gefühl, ohne jetzt die Einzelheiten noch zu kennen, dass ihr euch nicht stützen könnt. Ja. Dass ihr euch nicht stützen könnt. Also sind die Einzigen, die wissen, wie der andere ist. Tja. Das ist das Schwierige. Er wäre auch niemals dazu zu bewegen, sich in eine Sexualtherapie zu begeben. Ich versuche es gerade. Ja, also, aber das kannst du auch nicht, ja. Das kannst du, lass es sein. Der Typ ist 26 Jahre alt, der weiß, was er tut. Ja. Und mehr als einmal vorschlagen sollte man da nicht. Ja. Als andere, ihr habt euch ja schon genug zerfleischt und verkantet ineinander, Das geht ja alles gar nicht. Finde ich extrem krass, habe ich noch nie gehört, sowas. Ja. Und würde mich, wie gesagt, auch sehr, sehr, sehr abschrecken, wenn ein Mensch, den ich liebe, wenn der das machen würde. Es ist sehr erschreckend. Also das ist der Grund, ich bin deswegen heute Abend auch ins Internet und wollte ein bisschen mehr verstehen, ob das auch andere machen, was das ist. Und abgesehen davon, darüber haben wir gar nicht erst gesprochen. Ich bin ja immer für allen sexuellen Kram, der einem Spaß macht, sondern soll jeder machen, wie er will. Das wäre mir völlig wurscht. Aber besteht da nicht auch eine ganz große Verletzungsgefahr, Selbstverletzungsgefahr? Das ist ein hochempfindliches Organ, der Darm, den aufzublasen. Ich hatte da furchtbare Angst davor, ja. Ich hatte da sehr Respekt davor und ich habe das auch nie so exzessiv betrieben. Er hat immer gemeint, das kann man noch viel extremer machen. Ich habe mich nicht getraut. Und das, was ich vorhin im Internet gesehen habe, ist ziemlich heftig. Also das kann man sehr heftig betreiben. Und also ich könnte fast schon sagen jetzt, ohne da informiert zu sein, dass man sich vielleicht wirklich lebensgefährlich dabei verletzen kann. Auch. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Also ich war sehr erstaunt zu begreifen, dass das anscheinend doch heftiger machbar ist, als ich das vorstellen kann. Ja, es gibt ja die Verrücktesten, es gibt ja Fisten, das wirst du auch kennen, was auch eine extreme Form der Sexualität ist und wo es auch schon schwere und schlimmste Verletzungen gab, während das Menschen gemacht haben miteinander. Wobei ich mir nie vorstellen konnte, also ich für mich selber brauche für meine Sexualität nichts außer meinen Partner. Deswegen passt ihr dann wirklich als Paar, wo die Sexualität nun großen Stellenwert hat, nicht zusammen. Ja. Das ist so. Also Iris, ich kann das gut verstehen, dass du dich getrennt hast, vor allen Dingen, was du dann zusätzlich noch erzählt hast. Und ich glaube, meine Einschätzung wäre, dass ihr am besten erstmal ganz voneinander lasst. Glaube ich. Wünsche ich dir alles Gute, Iris. Dankeschön. Alles Gute, wirklich von Herzen. Auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Sarah, 18 Jahre alt. Guten Morgen, Sarah. Hallo, Domian. Hallo, Sarah. Um was geht's denn bei dir? Ja, das Thema bei mir ist sozusagen verbotene Liebe. Oh. Weil ich war 2 Jahre lang mit meinem Freund zusammen. Wie alt ist er? Du, bitte? Wie alt ist der Freund? Der ist 19 und ich bin 18. Ja. Und dazu muss man halt sagen, dass er Deutscher ist und ich Türkin. Und natürlich, wie man sich das halt auch schon vorstellen kann, waren meine Eltern von Anfang an dagegen. Ich ahne schon. Das heißt, du hast ihnen das den Eltern gesagt, dass es da einen Freund gibt? Nein, um Gottes Willen. Die haben es erst nach 1,5 Jahren durch meinen Cousin rausgefunden. Ja. Also du wusstest, dass die prinzipiell dagegen sind, wenn du mit einem deutschen Jungen ankommst? Ja. Verstehst du es eigentlich? Ja, natürlich verstehe ich das, weil er halt kein Moslem ist und das ist halt in den wenigsten Fällen, wo die Personen dann auch am Ende glücklich sind, so wie die sind. Und das Problem ist halt jetzt, ich liebe den halt wirklich und ich kann mich wirklich nicht von ihm endgültig trennen. Also jetzt sind wir halt getrennt, weil nach der Sache haben meine Eltern mir das natürlich verboten, ihn zu sehen und so. Wie haben deine Eltern reagiert, als sie es rausgekriegt haben? Ja, also die haben mir Handy weggenommen, Internet, alles Mögliche. Und haben sie geschimpft? Natürlich, die haben sehr geschrien. Angeschrien und meine Mutter, also mein Vater hat es nicht rausbekommen, weil der ist halt geschäftlich viel unterwegs. Ach, bisher weiß es nur die Mutter? Genau, meine Mutter und halt, ich habe 2 kleine Geschwister, die haben das halt auch zufällig mitbekommen und halt mein Cousin, der das ihr gesagt hat. Hat deine Mutter dich geschlagen? Ja, was heißt geschlagen? Also schon so, mit Sachen geworfen oder so. Also du bringst Schande über uns. Ja, auf dem Motto. Wird dein Vater das auch erfahren? Wird sie es ihm erzählen? Bitte? Wird dein Vater das auch erfahren? Nee, ich glaube erstmal nicht. Also erstmal ist es so im Kreis, in dem ganz kleinen Kreis, wie du es gerade beschrieben hast. Ja, genau. Halt mein Cousin, der hat uns halt in der Stadt gesehen, wie wir uns geküsst haben und... Der hat dich verpfiffen? Nein, erst ist er zu mir gekommen und meinte halt, mach sofort Schluss und so, was soll das und so, bist du bescheuert. Wie alt ist der Cousin? Der ist, ungefähr 19. Auch 19? Ja, ich glaube, der ist jetzt 19 geworden, also 18 oder 19. Also wir sind sozusagen miteinander aufgewachsen und ich weiß halt nicht, auf jeden Fall meinte der so, ja, was soll das, spinnst du und so, und dann habe ich gesagt, ach, das ist nichts Ernstes, das war ein Fehler und so Ja, und dann habe ich gesagt, ach, das wird er schon nicht wieder rausfinden oder so. Und dann, ja, und dann hat sich das für ihn geklärt. Dann hat er es nicht gesagt, weil ich gesagt habe, dass ich Schluss gemacht habe. Hm. Ja, und dann dann hat er mich wieder mal gesehen und meinte zu mir, ja, jetzt reicht's mir und so, jetzt sage ich's und so. Und dann war das dann so, hat sich das ein bisschen gelegt wieder. Hm. Und nach einem anderen Streit, wo das unabhängig von dem Thema war, und das war halt bei mir zu Hause, ist er dann ausgerastet und hat so Andeutungen gemacht. Ja, ich habe sie schon öfter gesehen in der Stadt und so, dies, das. Ah, wie feige. Dann hat mich an dem Abend meine Mutter dann angesprochen und meinte so, wie, was meint er damit und so. Das heißt, er hat dich richtig ins Messer laufen lassen. Ja, genau. Mhm. So, jetzt bist du mit deinem Freund erstmal getrennt, weil du Angst hast und völlig durcheinander bist. Ja, zum einen, weil ich Angst habe, dass das alles auch verschlimmer, also die Situation schlimmer wird. Mhm. Wenn das jetzt mein Vater rausfinden würde oder wenn das jetzt sogar mein Onkel oder weiß ich nicht, dann kann es schon sein, dass er auch, sag ich mal, gefährdet wäre, dass sie dem sagen würde, wehe, du kommst in ihre Nähe und so. Und ich möchte nicht, dass das so schlimm wird. Ach so. Ich habe halt einfach wahnsinnige Angst, meine Eltern zu verlieren oder ihn zu verlieren. Und ich weiß ganz genau, es wird der Tag kommen, wo ich mich endgültig entscheiden muss. Mhm. Und das Problem ist halt wirklich, dass ich wirklich Angst habe, dass dieser Tag kommt, wo ich mich entscheiden muss. Und dann stehe ich da und weiß ich nicht, dann will ich einfach nicht mehr leben, weil Sag mal, die Eltern deines Freundes, kennen die dich? Ja, was heißt kennen? Also ich habe einmal mit der Mutter telefoniert, wo wir auch... Aber die wissen um dich. Ja, wir hatten halt eine Auszeit und es soll ihm da so schlecht gegangen sein, dass er gesagt hat, dass er mich sehen will und so. Mhm. Und dann hat er seiner Mutter halt meine Nummer gegeben, die mich dann angerufen hat und gesagt hat, ich möchte, dass du kurz kommst und so. Und ich so, ich kann nicht, weil heute ist so ein Familientag und so, ich kann jetzt echt nicht raus. Und die so, nein, du musst raus und so. Und dann bin ich extra halt raus. Ja, und dann bin ich halt dahin und hab ihn halt gesehen und so. Und akzeptieren denn seine Eltern dich? Ja, die sagen schon, sag mal, spinnst du ausgerechnet so eine Türkin oder so? Haben sie am Anfang gesagt. Ja. Das bringt nur Probleme. Aber so, wenn es von unserer Seite keine Probleme gäbe, würden seine Eltern auch nichts sagen. Okay. Mensch, Sarah, das ist wirklich ein ganz schlimmes Problem, was ja ganz viele junge Leute haben, die deren Wurzeln im Ausland liegen oder deren Eltern aus einem anderen Land kommen. Du bist wahrscheinlich hier geboren in Deutschland, vermute ich mal. Ja. Ich finde das immer ganz dramatisch. Und ich weiß auch, dass da guter Rat sehr schwierig ist. Weil ich natürlich sage ich dir, mach du das, was für dich richtig ist und was dein Herz ist. Das ist ja mein Problem. Ja, mir ist natürlich auch klar, in welcher Bredouille du steckst. Mhm. Und ich bin ja immer fassungslos darüber, wenn ich das höre, dass die Eltern so einen Druck auf junge Leute, jetzt wie auch dich, ausüben und euch das Leben so schwer machen. Das gibt es ja umgekehrt auch, dass Deutsche auch ausrasten, wenn ein Mädchen einen türkischen Jungen nach Hause bringt. Ja. Ich finde es in beiden Seiten skandalös. Wir leben im 21. Jahrhundert, wir sind in Deutschland und wir kommen im Grunde alle gut miteinander klar. Warum kann man sich dann nicht in einen anderen verlieben? Du lieber Himmel, es kommt doch nur auf das Herz an und die Ehrlichkeit der Liebe. Ja, das ist ja auch das Problem bei mir. Und also ich meine, ich habe jetzt eigentlich abgeschlossen und gesagt, ich habe meine Entscheidung getroffen und gesagt, ich gebe ihn halt auf für meine Familie. Aber dann habe ich halt dieses Problem, sage ich mal, wenn ich ihn irgendwann mit einer anderen sehen würde oder... Ja. Er wird mich nicht ewig lieben können, ohne dass er mich sieht oder so. Sarah, aber das Problem geht ja noch weiter. Wenn du das jetzt machst, wie wird es beim nächsten Mal sein? Wirst du dich immer deiner Familie unterordnen? Es kann ja sein, dass du in 2-3 Jahren wieder einen deutschen Mann liebst. Und dann? Ja. Willst du alles tun, was deine Familie dir sagt? Ja. Bestimmt nicht. Nein, das weiß ich halt nicht. Du willst, und das finde ich auch richtig, du willst deine Familie achten und ehren, deine Eltern, das ist ja auch alles richtig. Aber deine Familie und deine Eltern müssen auch dich achten und ehren. Und das ist ein Teil... Ja, das ist ja das Problem, warum ich auch nicht wirklich böse sein kann, weil ich hatte die schönste Kindheit und meine Eltern haben alles für mich getan und wir hatten auch schon einen schweren Unfall als Familie, den wir überstanden haben, wo wir auch eine Schwester verloren haben und wir sind einfach so eine tolle Familie, aber in dem Punkt ist es halt so, dass meine Eltern wirklich sagen, so wie sind wir Türken und das muss jeder von uns so akzeptieren. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir dir nicht dein Glück gönnen oder deine Liebe gönnen, aber das sollte dann wirklich einer sein, weil sie mich lieben, dass sie dann sagen, nein, was denn sein soll. Nein, das ist ein Diktat, das sie ausüben. Das ist ein Diktat. Wenn deine Eltern dich wirklich lieben, dann müssen sie sagen, okay, Sarah, dann liebe du den, den du möchtest. Das ist wirkliche Elternliebe. Ist denn, wenn du sagst, eine glückliche Kindheit, das heißt, kannst du nicht mit deiner Mama reden, mal so ganz in Ruhe? Ja, ich habe es schon oft versucht. Also es ist ja so, dass ich 2 Jahre lang mit ihm zusammen war und wir haben halt oft, sehr oft über dieses Thema geredet und alles, und aber da das nichts zu machen. Nichts zu machen. Und ist der Papa genauso streng oder ist der vielleicht eher? Papa ist sogar so sehr, also noch schlimmer, dass er dann nicht so wirklich das Verständnis hätte. Der ist ja auch viel beruflich unterwegs, ich rede nur am Wochenende. Und wenn er dann am Wochenende da ist und es gibt nur kleine Streitereien, dann sagt er schon so, ja, was ist das? Und ja. Sarah, das ist ganz, ganz schwer. Das ist ganz schwer, weil hier stehen zwei Welten nebeneinander. Da ist die Welt deiner Familie und der Tradition und die andere Welt ist Sarah mit ihrem neuen jungen Leben und ihrem Freiheitsbedürfnis und ihrem Selbstverwirklichungsbedürfnis auch. Natürlich stehe ich auf deiner Seite. Bei allem Respekt der Familie und der Tradition gegenüber, klar. Aber dennoch stehe ich auf deiner Seite. Aber ich weiß, was das für Konsequenzen hat, wenn du das durchziehst. Ich weiß es. Und ich weiß nicht, ob du dafür stark genug bist. Ja, nee, bin ich nicht. Also für mich ist Familie schon zu wichtig, dass ich sage, ja, ich würde das jetzt für ihn alles aufgeben, weil ich weiß auch nicht wie, was man da, ich weiß gar nichts. Ich konnte das einfach nicht. Und ich habe mir auch eigentlich nicht drüber Gedanken gemacht. Ich habe immer gedacht, ach, das kommt schon nicht raus. Ja, das war naiv natürlich, ne? Es kommt irgendwann raus. Klar, aber dann habe ich gedacht, ach, das ist nur eine Phase oder das wird sich schon wieder von alleine liegen oder irgendwann kommt von ihm vielleicht ein Fehler. Aber das ist alles, also es ist anders gewesen. Das ist halt so gewesen, dass er immer lieber wurde und immer mehr mir gezeigt hat, wie wichtig ich ihm bin und alles. Und dann hat sich das für mich immer mehr so gezeigt, wie besonders er für mich ist. Das heißt, du liebst ihn nach wie vor? Das ist noch schlimmer geworden, von ihm loszulassen. Das heißt, du liebst ihn nach wie vor sehr? Ja, klar. Ja. Ich meine, das sind 2 Jahre lang, also 2 Jahre meines Lebens gewesen. Ja, und wichtige Jahre. Ja, kann man einfach nicht so schnell wegschmeißen. Und du hast auch tatsächlich Angst um ihn, dass von der Familie irgendwie Gewalt auf ihn ausgeübt würde? Ja, was heißt Gewalt? Also ich sag mal, straffällig würden jetzt meine Eltern nicht werden, aber ich glaube, die würden den so richtig einfach vielleicht irgendwie so ansprechen auf der Straße und sagen, kommst du meiner Tochter noch einmal zu nahe, dann wirst du einfach bereuen. Und das möchte ich nicht, dass er irgendwie Schaden davon trägt von der ganzen Sache. Dann würde ich mich schon schuldig fühlen. Vielleicht bist du gerade in der Phase, dass du einen Emanzipationskampf durchstehst gegenüber deinen Eltern. Vielleicht wirst du diesen Kampf jetzt gerade verlieren. Aber ich bin sicher, du bist erst 18 Jahre alt. Ja. Da kommen andere Probleme auf dich zu und du wirst immer dein Ding im Kopf haben. Ja, das ist halt auch das, also das ist jetzt seit einer Woche so, dass wir gar keinen Kontakt mehr haben, dieser Junge und ich. Und ja, es ist halt, ich weiß eigentlich nicht, was ich mache. Es war genau auch in den Ferien und ich meine, es geht halt noch ein bisschen, weil es die Ferien sind, aber das ist halt auch auf meiner Schule. Jetzt muss ich den eine Woche nicht, das war halt gut, aber ja, grausig. In der Schule und Sarah, also ich, wie gesagt, ich kann dir nur sagen, dass ich es nicht richtig finde, sich einem Familienwillen zu beugen. Ja, aber was hätte ich denn dann für eine andere Möglichkeit? Ja. Aber ich weiß auch genau, welche Bredouille du steckst, wie ich es gerade schon gesagt habe, welche Schwierigkeiten du steckst. Ja, und das Problem ist halt wirklich, dass ich sage, ich weiß nicht, also es kommt bestimmt der Tag, wo ich mich endgültig entscheiden muss und was mache ich dann? Und das ist das Problem. Ich habe mich auch sogar schon mal dabei erwischt, wie ich statt einer Paracetamol-Tablette irgendwie 2 oder 3 genommen habe. Ja, aber jetzt passiert schon nichts, habe ich mir gedacht. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, wenn dann was passiert, dann kann's ja, ist ja nicht so schlimm und so. Wenn es mir ganz dreckig geht, dass ich dann sogar sage, ich meine, ich glaube, ich bin nur zu feige, um mich umzubringen, denke ich mir so. Aber wenn ich irgendeine leichte Möglichkeit hätte, wäre es wirklich lieber, weil... Ja, aber Sarah, da sind wir uns einig, dass das wirklich keine Lösung ist und keine... dass ein Weglaufen ist. Wenn ich weiterlebe, dann enttäusche ich nur Menschen, entweder ihn oder meine Familie. Ja, und das ist Menschen, genau... Pass auf, und das ist der Punkt, der ist gut formuliert von dir, wo du irgendwann eine Entscheidung treffen musst, wen du enttäuschen möchtest. Für all die vielen Jahrzehnte, die vor dir liegen. Für deinen Weg wirst du eine Seite enttäuschen müssen. An diesem Problem kommst du nicht vorbei. Und da kann dir kein Mensch raten, was du tun sollst. Ja, ich auch nicht. Aber das wirst du tun müssen. Und das ist für dich die grundsätzliche Frage, wie stelle ich mir mein Leben vor? Wie möchte ich in 10 Jahren leben, in 5 Jahren, in 20 Jahren? Möchte ich eine glückliche Frau sein oder? Ja, das ist ja das Problem. Also ich weiß halt wirklich nicht, was ich machen soll. Und deswegen habe ich ja auch angerufen, weil ich mir gedacht habe, also eigentlich wollte ich so, dass ich halt weiß, ja, okay, ist jetzt gut, Sarah, du kannst jetzt aufhören und irgendwie man vergisst die erste Liebe. Die erste Liebe ist nie, die man am Ende heiratet oder irgendwie sowas, weil ich kann den einfach nicht vergessen. Das könnte man ja auch so sehen, wenn die erste Liebe nicht durch Zwang beendet würde. Weißt du? Das ist ja auch mein, Das ist ja das Problem an der ganzen Geschichte. Ja, und ich weiß nicht, ich versuche mir das immer so zu reden, dass ich sage, ja, der hat auch seine Macken und... Du versuchst in dir ein bisschen schlecht zu reden, ne? Genau, aber man findet es. Aber es gelingt nicht. Ich möchte dich nicht einfach so entlassen, Sarah. Ich möchte, dass wir im Hintergrund noch mal ein paar Worte mit dir sprechen. Mhm. Ja? Also jetzt direkt, jetzt, oder? Genau, das heißt, du wirst jetzt auflegen und du wirst... Aber das ist ja meine Festnetznummer und nicht, dass dann irgendwie morgen früh... Wir versprechen, so in den meine Redaktion wird das so einrichten, dass du in den nächsten spätestens 5 bis 10 Minuten zurückgerufen wirst. Okay? Mhm. So machen wir das. Und dann wünsche ich dir einfach für dich... Meine Sendung ist ganz, ganz toll. Dankeschön. Ich wünsche die richtige Entscheidung für dich und dein Herz. Ja, das wünsche ich mir natürlich auch. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Ciao. Und herzlich willkommen, sage ich, zu Gabi. Und Gabi ist 41 Jahre. Guten Morgen, Gabi. Ja, guten Morgen. Hallo, Gabi. Was ist dein Thema? Hi. Also ich greife das Thema von gestern nochmal auf. Die brutalen Frauen, ja. Genau. Du hast... Ich bin zwar nicht geschlagen worden. Mhm. Das war meine Tante. Und die hatte mich über mehrere Jahre sexuell misshandelt. Die hat dich sexuell misshandelt? Ja. Wie alt warst du da? Von welchem Alter bis zu welchem Alter? Also das war in der Grundschulzeit, das muss so 74, 75 gewesen sein. Wie alt warst du da? 5, 6 Jahre alt. 5, 6 Jahre? Und wie lang ging das? Das ging über mehrere Jahre und ich weiß, dass das abgenommen hatte, als wir umgezogen sind, 1979. Was hat die Tante gemacht? Ja, Sexspielchen. Mit dir, mit dem kleinen Mädchen? Mit dem kleinen Kind, ja. Wenn ich fragen darf, was waren das für Sexspiele? Musstest du bei ihr irgendetwas machen? Hat sie an dir was gemacht? Also ich habe mich geweigert, sie anzufassen. Ich weiß nur, dass es hatte wohl harmlos angefangen, so unter der Dusche. Mhm. Wenn sie mich abgeduscht hatte und so mit dem Waschen. Mhm. Im Genitalbereich, auch mit dem Schlauch, Duschkopf da und alles. Mhm. Und das war dann auch nachher dann im Bett. Da musstest du mit ihr ins Bett gehen. Ja. Und sie war immer aktiv an dir und hat irgendwas an dir gemacht. Ja. Und du hast dich geweigert. Einen Spaß. Bitte? Ich dachte, sie muss wohl einen Heidenspaß gehabt haben. Hm. Und hat sie das geduldet, dass du dich geweigert hast, ihre Genitalien anzufassen? Ich habe immer wie so ein kleines Kind halt gesagt, nee, lass das, ich will das nicht. Und ich bin aber doch deine Tante und ja. Hat sie dir gedroht, dass du nichts sagen sollst, dann würde das und das passieren? Was heißt gedroht? Sie hatte mir immer wieder versichert gehabt, ich bin eh nur ein kleines Kind. Mhm. Und wenn ich meinen Eltern oder jemand anders etwas sage, die würden mich eh als Lügner darstellen. Mhm. Und sie wäre schließlich 8 Jahre älter als ich. Und ach so, die war nur 8 Jahre älter als du? Wir waren eine sehr junge Familie. Ach so, das heißt, sie war da auch quasi eine Jugendliche? Ja, sie war damals... 14? Ja, 14, 16, irgend so was. Ach so. Mhm. Ja, und sie ist nachher zum anderen Ufer geschwommen, wie man so schön sagt. Mhm. Also richtet sich mehr auf Frauen. Mhm. Ist auch in einer festen Beziehung mittlerweile wieder mit einer festen Frau, das weiß ich. Ja. Und wie oft warst du denn bei ihr? Das war nicht, wie soll ich das erklären? Wir haben damals in einem Haus gewohnt gehabt, wo die ganze Familie zusammen wohnte. Ach so. Also so ein dreistöckiges kleines Häuschen, ein bisschen ländlich. Mhm. Und da wohnte im Prinzip Oma, Uroma, wir wohnten alle unter einem Dach. Das heißt, du hast die oft gesehen? Die täglich. Täglich? Mhm. Täglich. Also die Türen waren nicht abgeschlossen, bis auf die Haustür in der Nacht. Mhm. Und ansonsten waren alle Türen ja auf. Ja. Und man lief sich halt immer so über den Weg. Hat deine Mutter nicht irgendeine Witterung bekommen, dass du irgendwas mit dir nicht stimmt? Nein, ich habe erst vor ein paar Jahren, ich weiß nicht aus welchem Grund, es war wohl irgendwie was gewesen, und da habe ich mit meiner Mutter gesprochen und habe ihr das erzählt, aber nicht als Vorwurf, ja, sondern nur, dass sie es weiß. Mhm. Und wie hat die Mutter reagiert? Mama war fertig. Das glaube ich. Die war fix und alle. Habt ihr so als Familie denn heute zu dieser Tante, die ja nun nur 8 Jahre älter ist als du es bist, die ist jetzt bald 50, ja, habt ihr Kontakt zu dir noch? Die anderen ja. Ja. Meine Geschwister und meine Mutter, notgedrungen, meine Mutter. Weil man es eben so macht, als das Oma. Mhm. Ja, mehr oder weniger. Notgedrungen deshalb, weil du das, nachdem du das gesagt hast, oder war das vorher schon nicht gut, das Verhältnis? Man ist auseinandergezogen und das war auch der Grund, warum das aufhörte. Dass man nicht mehr so eng aufeinander wohnte. Weil ihr auseinandergezogen seid? Ja. Mhm. Und durch die Berufstätigkeit auch, und dann trifft man sich ja nicht immer. Ja. Noch meine Frage war, hat deine Mutter sich mehr von dieser Tante distanziert, nachdem sie das erfahren hat, oder war das vorher auch schon aufgrund des Ortswechsels etwas? Das war vorher schon. Die Distanz war auch zu den ganzen anderen. Wer weiß das denn in der Familie jetzt außer deiner Mutter noch? Keiner. Du hast sie, diese Tante, auch nie darauf angesprochen? Ich habe ihr einmal, ich habe 1992 eine Tochter zur Welt gebracht. Mhm. Und war auch dort. Und Familienfeier, ganz groß, pompös, weil ich auch nicht hier in der Gegend wohnte, sondern im Schwarzwald. Und da war sie auch da, und da wollte sie meine Tochter wickeln und nahm sie dann und ist ins Haus rein, und da bin ich mit. Und bevor sie quasi den Strampler aufmachen konnte, habe ich sie nur angeguckt und habe gesagt, ich tust du einmal das mit meiner Tochter, was sie mit mir getan hat. Oh. Dann bringe ich dich um. Und das war also im Prinzip der letzte Satz, der zwischen uns gesprochen wurde. Sehr gut, sehr gut. Und da wurde sie wahrscheinlich kreidebleich, oder? Die hat keinen Ton darauf erwidert, sie hat mich noch nicht mal angeschaut. Das heißt, die wusste also genau Bescheid? Ja, sicher weiß sie genau Bescheid. Mhm. Und wenn Familienfeste sind oder so, ich meine, ich meide sowieso den Kontakt etwas mehr wie die anderen. Mhm. Und okay, zu meinen Schwestern und zu meiner Mutter oder so oder Oma, ja, aber wenn ich weiß, sie ist da, versuche ich schon Ausflüchte zu finden, dass ich nicht kommen muss. Mhm. Und wenn es nicht anders geht und ich bin da, also... Was für eine Situation? Von beiden, hallo. Ja. Was für eine Situation auch, dass ihr dann dein kleines Mädchen genommen hat und das Kind wollte sie wickeln. Da schrillt natürlich sämtliche Alarmglocken in dir. Mhm. Ja, doch. Mhm. Ich meine, man kennt ja den Spruch mit Löwin, die um ihre Kinder kämpfen. Ja. Wenn du das jetzt so im Nachhinein siehst, hat diese Tante deine Sexualität kaputt gemacht? Ja, doch. Die Sexualität, die Beziehung, eine vernünftige Partnerschaft aufzubauen, Vertrauen aufzubauen, also das merke ich schon. Mhm. Ja, so. Ich finde ja auch, dass das genau vergleichbar ist damit, wenn ein Mann ein Mädchen etwas antut. Ja. Ich finde, da ist kein Unterschied. Die Vorgehensweise ist vielleicht etwas anders, aber die verheerende Wirkung ist ähnlich. Ja. Mhm. Und ich meine, ich habe gestern ja deine Sendung sehr gut verfolgt, und da war ja das Drillingspärchen, wo einer sich umgebracht hatte, und da hattest du den jungen Mann ja gefragt, ob er sexuell etwas gelaufen wäre da. Ja. Und ich kann es auch sehr gut verstehen, dass er sagte, er möchte nichts darüber erzählen. Mhm. Ja, ich glaube... Sehr schwer... Ich glaube auch, dass das für Jungs oder für Männer noch schwerer ist, darüber zu sprechen, wenn sie von ihrer Mutter sexuell missbraucht wurden. Ich glaube, das ist noch ein größeres Tabu und kratzt auch noch mehr so an die männliche Identität, als wenn ein Mädchen das dann erzählt, dass der Vater das gemacht hat. Ja, und ich meine, ich habe 4 Kinder, eine Tochter und 3 Jungs, und ich habe im Leben noch nie dran gedacht, auch an den Jungs dran zu gehen, an meine Tochter. Mhm. Das ist einfach... Es sind kleine Wesen, da hat man nichts natürlich kaputt zu machen. Natürlich nicht, natürlich nicht. Und liebe Gabi, meine Sendung ist gleich vorbei. Ich weiß. Ich danke dir für deinen Anruf und auch für, dass du offen das erzählt hast. Ich wünsche dir deine Familie von Herzen alles Gute. Danke. Alles Liebe, mach's gut. Tschüss. Danke, tschüss. Ciao. So, Freunde, das war's für heute Nacht in der Technik. Mandy Pietschmann und Malte Imels. Und morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr der Fernsehen. Eine offene Sendung. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Bis dahin. Tschüss.